The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Folge 28. Hallo und herzlich willkommen zum Face of Death Podcast. Ja, es ist wieder soweit. Wir haben einen neuen Fall uns vorgenommen und haben wie immer recherchiert und rechts und links geschaut, was denn da schon wieder los war. Und ich freue mich natürlich wie immer besonders, dass ich auch den Hatti begrüßen darf heute Abend. Hallo, einen wunderschönen guten Abend an den Klaus und an unsere Hörer. Ja, also als ich den Fall gelesen habe, musste ich feststellen, er sagte mir so gar nichts. Als ich mir das Skript dann näher betrachtete, habe ich wieder so gedacht, Klaus, was hast du dir daraus gesucht? Weil man muss dazu sagen, den Fall hat sich Klaus diesmal alleine ausgesucht. Er hat nur gesagt, das nehme ich. Hat mir nur einen Link geschickt. Ich sage, jo, mach mal. Und ja, da habe ich wieder so gedacht, da sind viele, viele Sachen drin, die habe ich alle irgendwie schon mal gehört. Ja. Und find's interessant, also eine Konstellation, so wie es in diesem Fall ist, hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Ja, das ist, es ist immer vieles, was ähnlich ist, aber es ist doch nie gleich. Ja, das ist ein bisschen anders bei diesem Fall. Ja, wir hatten ursprünglich einen anderen Fall geplant, den machen wir beim nächsten Mal. Aber das sagen wir nicht, dann wisst ihr es ja auch. das seht ihr ja alles, beziehungsweise das hört ihr ja dann alles. Ja, apropos hören. Ja, kurz vor unserer Aufnahme erreichte uns ein Tweet, dass man unseren Podcast oder eine Podcast-Folge in einem Internetradio ausstrahlen möchte. Für dieses Internetradio machen wir jetzt gerade mal kurz Werbung. Das nennt sich ISN.fm und da werden wir irgendwann demnächst mal ausgestrahlt mit einer Folge. Ob das ein dauerhafter Sendeplatz wird oder dauerhafter was ausgestrahlt wird, wissen wir nicht. Wir kennen die Strukturen dieses Radios noch nicht, aber wir haben den geschrieben, wenn ihr das wollt, da regelmäßig eine Rubrik einräumen wollt und das dann mal abspielen wollt, live über den Äther. Ich weiß nicht, wie die es machen wollen, ob die dann von Anfang an von 1 anfangen wollen oder immer die aktuelle Folge dann spielen würden oder ob sie jetzt nur eine spielen wollen. Wir schreiben mit denen über Twitter nochmal so ein bisschen, aber zumindest ist erstmal eine Folge angedacht. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Ja, finde ich persönlich eine schöne Idee. Ja, muss ich mir nachher mal den Link mal anschauen und mir das mal abonnieren, das Radio. Das gibt's irgendwo auf so einer App, hast du gesagt, auf dieser iTunnel oder wie heißt die? Oder gibt's irgend so eine Radio-App? Also es gibt diese Radio-App TuneIn und ich meine, die ist auch der ihre Seite verlinkt. Die haben jetzt sicher Radiosender. Ansonsten kann man das ja auch online irgendwie hören. Ja, muss man mal gucken, was die da für Musik spielen, weiß ich auch nicht. Aber ich find's natürlich interessant, also wenn man dann so abends es gibt vielleicht so ein Datum, wo ganz kurzfristig, so abends 22 Uhr, finde ich das natürlich auch cool, ne? Liegst dann abends so irgendwie da, hast dann vielleicht deinen Radiosender und weißt, da kommt so eine Art Hörspiel oder Podcast, ne? Gibt's bei Radiosendern ja auch irgendwie so Hörspiele und so, ne? Oder? Du bist ja so ein Mensch, du bist da ja auch irgendwie so drin, ne? In der Geschichte, ne? Der WDR und auch Bayern 3, also ich glaube, die meisten Radiosender spielen ab und zu auch mal Hörspiele dann auf den 1-2er-Kanälen, sage ich jetzt mal hier, WDR 1, WDR 2 oder so. Gibt es auch als Podcast, kann man auch abonnieren, die ganze Geschichte. Das wäre mal was wir mal im Raucherbalkon besprechen könnten. Da könnte man das mal auseinanderpflücken, wo es da überall was Schönes gibt. Ich denke mal, wer Face of Death hört, hat sehr wahrscheinlich auch den ARD-Radio-Tatort irgendwo schon mal gehört oder vielleicht sogar in seinem Podcatcher drin, nehme ich mal schwer an. Der ist so der, glaube ich, der bekannteste davon. Ja, wo wir schon bei den sozialen Medien sind oder Internetmedien sind, kommen wir doch mal zu unseren persönlichen Social Medias. Ja, Facebook gibt's ja seitdem ich nicht mehr schlafe, immer die neueste Verlinkung vom aktuellen Fall. Ja, da gibt's dann auch ab und an mal den einen oder anderen Kommentar und auch den einen oder anderen Like. Und ja, wer über Facebook informiert sein möchte, sollte mal bei Facebook nach Face of Death suchen, die Seite liken. Dann gibt es ja regelmäßig Informationen darüber, was wir gerade so verpodcastet haben. Ja, Twitter passiert eigentlich immer was, sobald unsere Schattenredaktion sich wieder an die Tasten haut. Dann gibt es natürlich sehr viele Likes, Retweets, das freut uns, das generiert natürlich auch neue Follower und ja, oder eine nette, wie sagt man, Konservation, heißt das so? Konversation. Du hast mit dem Selbstgespräch, glaube ich, da auch irgendwas auspaldowert. Ja, ich finde das dann immer ganz nett und dann, ja, deswegen ist es schön, dass unsere Schattenredaktion so ab und an mal am Tag mal was raushaut. Gefällt euch ja auch und der Freund aus Gölle, der Altünnis, der hat diesmal nichts getan, der hat seine Arbeit verweigert, da ist seit der letzten Folge nichts passiert. Ja, ist halt auch immer die Problematik, man muss halt iTunes haben auf dem Rechner, beziehungsweise dann auch Lust und Zeit haben, eine Bewertung abzugeben. Ist nicht schlimm, aber es freut uns, wenn es eine Bewertung gibt. Gibt ja dann ja auch so eine Art Charts da. Gut, da werden wir nie hinkommen mit den paar Bewertungen, die wir haben. Aber immerhin finde ich schon mal gut, dass wir, ich weiß nicht, wir haben 25 oder 26 Bewertungen in etwas über einem Jahr. Das finde ich schon erstaunlich. Also das, ich meine, wenn ich so andere Podcasts von mir angucke, ja, die dümpeln weiter unten rumher. Das ist aber auch einfach, ich sag mal so, jammern auf hohem Niveau. Wenn keiner Bewertung abgibt, ist auch nicht schlimm. Wir freuen uns viel mehr über Kommentare oder Audiokommentare. Klaus, jetzt hier, komm, da bist du doch der Big Friend von, ne? Audiokommentare sind super, ja. Da stehe ich sehr drauf, ja. Haben wir aber auch, glaube ich, im Moment kein aktuelles zur Hand, aber wir haben schon viele schöne gehabt. Das muss man sagen, ja. Das stimmt. Was wir auch viele schöne schon hatten, das waren Krimi-Rätsel und ja, wir hatten natürlich auch in der letzten Folge bei Ken und Barbie ein Krimi-Rätsel, was den einen oder anderen dann doch mal wieder ein bisschen leichter gefallen ist, weil, wenn ich das richtig sehe, haben wir ein paar richtige Lösungen. Vielleicht kannst du das Krimi-Rätsel ja nochmal vorlesen erstmal. Die Frage war: Nutzlose Beweislast. Aufgrund seiner großen Hände kam ein mutmaßlicher Doppelmörder frei. Das war zu beantworten, wer das denn wohl gewesen sein könnte. Richtig gelöst haben das diesmal der Isopode war wieder dabei, der Bastel-Andi, der Carsten und ich glaube, es ist die Bulli, wenn ich das richtig weiß, noch aus einem der letzten Folgen. Um das jetzt aufzulösen, lese ich mal das Kommentar vom Carsten vor, was er uns geschrieben hat auf dem Blog, weil da steht soweit alles Wichtige drin. Er schreibt: Nach den schwierigen Krimi-Rätseln der letzten Folgen ist das aktuelle Rätsel leicht zu lösen. Es wird sicherlich der Mordfall um O.J. Simpson gesucht. Simpson entging ja unter anderem einer Verurteilung, da ihm die im Prozess als Beweismittel vorgelegten Handschuhe angeblich nicht gepasst haben. Liebe Grüße, Carsten. Und das ist genau richtig, so verhält es sich. Wir haben gesucht O.J. Simpson. Das passt sehr, sehr gut. Tja. Also ich sehe, wenn es ein bisschen einfacher ist, dann kriegen wir auch mehr Antworten. Das ist natürlich logisch. Kann aber jetzt schon versprechen, das nächste wird, glaube ich, nicht wieder so leicht, aber auch nicht so schwer vielleicht wie das ein oder andere jetzt die letzten paar Mal. Ich glaube, ich habe was Schönes gefunden. Das machen wir dann am Ende wieder mal. Wenn ich jetzt sage, das freut mich, ist auch wieder schlecht. Das ist immer, ja, das ist ja immer der Humor, den wir hier eigentlich gar nicht loslassen wollen. Aber ja, es freut einen dann natürlich auch, wenn dann wirklich richtige Antworten kommen und wenn es dann euch auch Spaß macht, mit zu rätseln. Spaß gemacht hat es mit Sicherheit nicht, in diesem Fall zu ermitteln, den wir euch jetzt vorstellen wollen. Es geht um einen klassischen, ich sage mal, wenn man es hört, meinen klassischen, ja, Ehestreit, eventuell Mordfall, wenn man sich das alles so genau anguckt, oder Eifersuchtsdrama. Eigentlich relativ einfach, wenn man sich so die Geschichte im Vorfeld so anguckt. Aber was dann bei den ganzen Ermittlungen passiert und was man dann Jahre später noch versucht aufzudecken, das bringt dann doch nochmal wieder, also zumindest hat es bei mir den einen oder anderen Gedanken aufgewirbelt, wo ich gesagt habe, war es denn wirklich so, wie es denn jetzt da beschrieben ist? Und ist denn der oder die eventuell die Mörder, der Mörder? Ja, aber worum es geht und was ich hier so versuche euch zu erklären, ich will ja nicht zu viel verraten, das wird euch der Klaus erstmal erzählen und deswegen sage ich einfach mal, wir hören erstmal in den Fall hinein. Sam und Marilyn haben zusammen im Sandkasten gespielt. Sie gingen zusammen zur Schule und vom College aus schrieb Marilyn ihrem Romeo tränenbenetzte Liebesbriefe. Das Leben scheint mir unmöglich ohne dich. 1945 heirateten die beiden und wurden das beliebteste junge Paar in ihrem kleinen Ort Bay Village. Doch ihr glückliches Leben sollte ein plötzliches Ende nehmen. Tja, und da kommen wir zu der großen Überschrift, der Tathergang. Dr. Sam Shepard, damals 30 Jahre aus Bay Village, einem Vorort von Cleveland, Ohio, behauptete, er habe am Morgen des 4. Juli 1954 im Erdgeschoss seines Hauses auf einer Liege gedöst, als er aus dem Schlafzimmer im Obergeschoss plötzlich die Schreie seiner Frau hörte. Er rannte die Treppe hinauf, sah noch schemenhaft jemanden im hellen Gewand, dann wurde er bewusstlos geschlagen. Als er wieder zu sich kam, fand er seine schwangere Frau Marilyn, 31, ermordet auf dem Bett liegen. Er sah nach seinem 7-jährigen Sohn, der immer noch nebenan schlief. Dann rannte er ins Erdgeschoss, verfolgte den buschig behaarten Eindringling, der ein weißes T-Shirt trug. Er holte ihn am Ufer des Lake Erie oder Erie ein. Sie kämpften und Shepard wurde erneut bewusstlos geschlagen. Aus der Bewusstlosigkeit sei er halb im Wasser liegend erwacht, sei zum Haus zurückgetaumelt, habe Marilyn gesucht, ihr den Puls gefühlt, bemerkt, dass er nicht mehr schlug und sein Freund Spencer Hugh, der Bürgermeister von Bay Village, hat er dann zu Hilfe gerufen. So, wenn wir jetzt erstmal hier so einen Stopp machen, dann fallen mir hier persönlich schon mal ganz viele Sachen auf. Also er hat seine Frau ja schon mal auf dem Bett gesehen, dass sie da liegt. Spätestens da hätte er schon mal gucken können, was ist mit ihr los? Nein, was macht er? Rennt erstmal zu seinem Kind, guckt, was da los ist. Okay, das ist vielleicht in Ordnung. Und rennt dann hinter den vermeintlichen Eindringlingen, ob es ihn überhaupt gab, das werden wir gleich noch ein bisschen auseinanderklamüsern. Und dann guckt er nach, ob sie dann noch gelebt hat. Also ich weiß nicht, wie das für dich zusammenhängt, ob du das so ganz glauben kannst. Also wenn ich jetzt irgendjemand auf dem Bett liegen sehen würde, der nicht mehr atmet oder was weiß ich, blutverschmiert ist, da würde ich erstmal gucken, was ist da los. Da würde ich da nicht wegrennen, oder? Was wir hier haben, ist der Tathergang, wie ihn Sam Shepard selber geschildert hat. Ja, ja. An diesem Abend. Und du hast recht, ich sehe auch schon direkt hier quasi in unserem ersten Abschnitt im Skript schon einige Sachen, die doch sehr, sehr komisch schon mal beginnen, auf jeden Fall. Ich habe mich zum Beispiel mal als erstes gefragt, warum der den Bürgermeister anruft und nicht die Polizei. Oder ja, das kommt in, noch dem, dazu, genau. In dem Falle, wenn wir nachher uns mal anschauen, was genau passiert ist in diesem Schlafzimmer und uns ungefähr ein Bild machen, wie es da ausgesehen haben muss, hätte ich spontan vielleicht mal drüber nachgedacht, einen Krankenwagen oder ähnliches vielleicht dann doch zu rufen. Weil man weiß ja nicht, ne, ob da vielleicht doch noch was zu retten gewesen wäre. Zugetragen hat sich das Ganze am 3. Juli auf den 4. Juli 1954, das hatten wir schon gesagt. Und am Vorabend, also am 3. Juli abends, da hatte das Ehepaar Samuel Shepard und seine Frau Marilyn Gäste in ihrer, wie es so schön heißt, 31.000 $ Villa am Ufer des Eriesees. Bier trinkt und nachbarschaftlich klönend hockte Sam, damals ein erfolgreicher 30-jähriger Massagearzt oder auch Osteopath wird geschrieben in den Quellen, saß er auf jeden Fall zu Füßen seiner ein Jahr älteren Frau Marilyn. Hin und wieder soll er sie angelächelt haben, denn sie war im 4. Monat schwanger. Das Zusammensein gleichte wohl einer Szene, wie sie sich selbst eine Werbeagentur für den damaligen Way of Life in Amerika nicht hätte besser ausdenken können. Gegen 11.30 Uhr gähnte Sam mit der ganzen Ungezwungenheit eines amerikanischen Gastgebers und zog sich auf die Wohnzimmercouch zurück, wo er bald friedlich einschlief. Unbeirrt feierte die Gesellschaft noch weiter, als schließlich so um 11:45, also kurz nach Mitternacht, auch Marilyn auf die böse, böse Uhr verwies und zu klagen begann. Da brachen die Gäste dann schließlich doch mal auf. Sam schlummerte weiterhin schön auf seiner Couch und ohne ihn zu stören ging Marilyn in ihre Schlafzimmer, das im ersten Stock gelegen hat, und legte sich da zur Ruhe. 5 Stunden und 20 Minuten später um 5.50 Uhr wurde der Bürgermeister von Bay Village, Spencer Hauk, durch Telefongerassel aufgeschreckt. »Hier ist Sam Shepard«, stammelte die Stimme am anderen Ende. »Um Gottes Willen, Spencer, komm sofort her. Ich glaube, Marilyn ist umgebracht worden.« So erzählt sich die Geschichte in einer anderen Quelle, dass er also wirklich tatsächlich erstmal seinen Freund und Kupferstecher, den Bürgermeister, angerufen hat. Die beiden waren wohl recht gut miteinander befreundet, so wie ich das verstanden habe. Ja, und so wie wir es gerade geschildert haben, was uns alles ein bisschen sehr spanisch vorkommt im ersten Teil, wie wir den Fall gerade vorgestellt haben, so geht's dann auch weiter bei den Ermittlungen, weil überall im Haus hat man Hinweise auf einen Einbruch gefunden und der erste Polizeibeamte namens Drankham war also der erste Polizist vor Ort nach dem Ehepaar Hugh, also dem Bürgermeister und die Frau vom Bürgermeister. Die waren halt zuerst am Tatort und dann kam der Polizist und er wollte die Untersuchung nicht alleine beginnen und zwischen seinem Eintreffen und der Ankunft des Gerichtsmediziners aus Cleveland gab es einige mysteriöse Veränderungen am Tatort. Also, wie gesagt, es gibt jetzt kein Zeitfenster, wann der Gerichtsmediziner oder wie lange er gebraucht hat. Auf jeden Fall gab es da schon Veränderungen am Tatort. Das heißt, also er muss sich schon mal so ein bisschen einen gewissen Überblick geschafft haben. Unter anderem die Manchester-Jacke von Sam, die dessen Bruder Richard noch zerknüllt auf dem Boden gesehen hatte, lag nun sauber zusammengefaltet auf der Couch. Der Schlafanzug der Leiche war heruntergezogen worden. Auch die Armstellung war anders. Und eine filterlose Zigarette, dazu muss man sagen, dass Sam Shepard nicht geraucht hat. Und Mrs. Shepard hat Filterzigaretten geraucht. Also war eine filterlose Zigarette. Verschwanden aus der Toilettenschüssel. Was sich neben dem Schlafzimmer gefunden hat. Ein Polizeibeamter hatte an der Wasserspülung gezogen, aber warum, fragt man sich da, konnte sich also keiner erklären. Der Gerichtsmediziner Samuel S. Gerber erschien um 8 Uhr, doch bis dahin war der Tatort noch weiter beeinträchtigt worden. Jetzt kommen wir zu Geschichten und Stories, die wir des Öfteren berichtet haben. Polizisten, Verwandte, Nachbarn und die Presse sind durchs Haus gelaufen. Für mich eigentlich unvorstellbar. Ich meine, wir haben von Fällen berichtet Anfang des 19. Jahrhunderts, aber wir sind hier irgendwie 1954, dass das da immer noch möglich war. Und die Untersuchung der Leiche ergab, dass man Marilyn Shepard schwer geschlagen haben muss und 35 Wunden am Kopf zugefügt hat. 35 Stück. Und das meinte ich mit... wenn ich meine Frau so vorfinden würde, würde ich trotzdem den Krankenwagen erstmal rufen, bevor ich wen anders anrufe. Das kommt mir etwas seltsam vor an der Stelle. Die Polizei hat sofort Sam Shepard im Verdacht. Das war für die so der erste, der A zur Hand war. Denn die gingen davon aus, dass es sich bei dem Mord um einen Fall von häuslicher Gewalt handelte. Nach genauerem Hinsehen fand man keine handfesten Beweise mehr für einen Einbruch. Oder eben auch keine Fingerabdrücke, auch wenn der erste Eindruck genau das bewirken sollte, das alles wie ein Einbruch aussehen zu lassen. Außerdem stellte man fest, dass der Hund der Shepherds, der normalerweise bei Fremden wohl sofort anschlägt und bellt, an diesem Morgen komplett ruhig geblieben ist. Und auch der Sohn hatte ruhig geschlafen, und zwar, so wie ich es gelesen habe, sogar noch zu dem Zeitpunkt, wo schon die Polizei im Haus war. Also der muss einen sehr gesegneten Schlaf gehabt haben an der Stelle. Es gibt eine schöne Doku, die werden wir noch öfter erwähnen heute im Laufe dieser Folge auf YouTube. Da kommt dieser Sohn selbst zu Wort, der ist da interviewt worden und er erzählt, dass er damals in Erinnerung hat, er ist aufgewacht, weil plötzlich zwei fremde Leute in seinem Zimmer standen und zwar zwei Polizeibeamte, die ihn dann aus dem Haus getragen hat. Also trotz des angeblichen Kampfes in dem Raum hat er wohl nichts gehört. Zudem war Shepherds T-Shirt mittlerweile verschwunden und er erklärte, nicht zu wissen, wie das gegangen sei. Shepherd hatte Verletzungen im Nacken, auch Zähne waren ihm ausgeschlagen worden und sein Bruder Richard, der selbst auch Arzt ist, brachte ihn erstmal ins Krankenhaus. Dort wurde er dann intensiv befragt. Und einer der Polizisten sagte ihm erstmal auf dem Kopf zu, wissen Sie was, wir denken, Sie haben Ihre Frau umgebracht. Ja, also es sieht ja wirklich so aus, als wenn die Shepherds überfallen worden sind. Ich meine, Zähne ausgeschlagen. Also ich weiß nicht, ob man sich mal eben selber so die Zähne ausschlagen kann und ob man das auch selber mal macht. Aber jetzt guckt man sich mal die Gedanken des Gerichtsmediziners Gerber an. Die gingen nämlich offenbar in die gleiche Richtung. Am Knie der Hose von Shepherd entdeckte er einige Blutflecke. Shepherd sagte dazu, der Fleck könne nur entstanden sein, als er seine Frau berührt habe, um festzustellen, ob sie noch lebe. Klar, wenn da 35 Schläge eingetroffen sind, dann wird die also ordentlich geblutet haben. Gerbers Misstrauen wurde noch dadurch bestärkt, dass im ganzen Haus keine Fingerabdrücke gefunden wurden. Hat jemand sie beseitigt? Später entdeckte der Mediziner auf dem Kopfkissen der ermordeten Blutflecke, die er für den blutigen Abdruck eines Zangen- oder Klammerartigen chirurgischen Instruments hielt. Um diese Mutmaßung gab es keine näheren Erläuterungen und man konnte es auch nicht begründen, warum er das so angenommen hatte. Er hat es halt einfach so festgestellt. Marilyns Armbanduhr wurde von einem Hieb getroffen und war um 3.15 Uhr stehen geblieben. In einer Hecke hinter dem Haus, jetzt wird es schon wieder ein bisschen komisch, fanden Polizisten später einen kleinen Beutel, der Dr. Shepherds eigene Uhr enthielt. Sie war blutbefleckt und um 4.15 Uhr stehen geblieben, nachdem Wasser in das Gehäuse gedrungen war. Soweit wir das wissen, sind aber auch diese beiden Beweisstücke zunächst im weiteren Verlauf der Ermittlungen nicht mehr genannt worden und beachtet worden. Und wenn wir uns jetzt das Ganze mal genau angucken, das sieht ja aus, als wenn man da wirklich eine Tat vortäuschen wollte, so eine Art Raubüberfall, Uhren geklaut, Schmuck geklaut. Was jetzt für mich natürlich wieder komisch ist und wahrscheinlich auch für Klaus, die Uhr von dem Sam Shepherd, ist natürlich mit Wasser getränkt oder ist Wasser reingelaufen. Und er hat ja gesagt, er wurde ja noch mal ein zweites Mal da an diesem See niedergeschlagen. Es ist alles sehr, sehr verwirrend, finde ich. Die Frage, die mich da als erstes mal beschäftigt, ist, wie kommt die Uhr in einen kleinen Beutel? Was war das? In eine Hecke oder unter eine Hecke hinter dem Haus? Das wird leider nicht weiter erklärt. Klar, kann man alles begründen. Wir haben das ja eben schon gehört. Shepherd hat gesagt, da war ein Eindringling und der hat ihn verfolgt und dann ist er bewusstlos da in diesem See liegend aufgewacht und kann sich auch da an wenig erinnern. Natürlich kann dieser Eindringling diese Uhr irgendwie versteckt und mitgenommen haben oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist es nicht das Einzige, was unbeachtet blieb. Also diese Uhren, die werden später nochmal eine ganz kleine Rolle spielen, aber in den ersten Ermittlungen, die stattgefunden haben, gibt es darüber erstmal nichts mehr großartig und genauso blieben unbeachtet die Blutspuren im Mordzimmer. Der Gerichtsmediziner Gerber kümmerte sich nicht um die Blutspuren. Jetzt muss man sich das so vorstellen, das Bett der Toten und das des Ehemanns waren mit Blutflecken und Spritzern bedeckt. Die Betten standen laut einer Skizze nord-südlich Richtung Nord- und Süd- und Westwand, zeigten sich ganz viele Blutspritzer in verschiedenen Formen, die für einen erfahrenen Gerichtsmediziner durchaus Aufschluss über Herkunft, Auftreffrichtung und Auftreffgeschwindigkeit des Blutes hätten geben können. Die Ecke von Süd- und Westwand waren frei von Blut. So als hätte ein Schild oder eine Gestalt alle in diese Richtung geschleuderten Spritzer aufgefangen. Shepards Verteidiger im späteren Prozess drängte vor dem Urteil nicht mit genügend Nachdruck darauf, dass diese sogenannten stummen Tatzeugen zum Reden gebracht wurden, steht in den Akten. Das Ganze geschah erst Anfang 1955, da wandte sich die Verteidigung an Dr. P.L. Kirk, der seines Zeichens Professor der Kriminalstatistik an der kalifornischen Universität Berkeley war. Kirk bedauerte sofort, dass man ihn nicht früher dazu gerufen hat, sondern erst sage und schreibe 8 Monate später, weil jetzt konnte er eigentlich nur noch so eine Art Nachlese machen in dem Haus. Hat das auch getan. 7 Tage lang hat er ermittelt. Einige Monate später kam sein Bericht. Ein umfangreiches Dokument mit zahlreichen Anhängen, Fotografien, Raumskizzen, grafischen Darstellungen sowie chemischen Untersuchungsbefunden. Kirk hat sich sogar die Mühe gemacht, ein Tatortmodell zu basteln, und zwar richtig aufwendig mit verstellbaren Wänden. Und er hat an einem künstlichen Schädel zahlreiche verschiedene Schlaginstrumente ausprobiert, um Verletzungen zu erzeugen, wie er sie bei Meryl Shepard gefunden hat bei der Obduktion. Also er hat sich auch die Leiche nochmal genauer angeschaut. Daraus ergab sich, dass alle Mordinstrumente irgendwie ein Gegenstand sein mussten, die zumindest so die Schwere einer Stabtaschenlampe gehabt haben müssen. Also kann auch ein Kerzenständer gewesen sein oder der in Amerika sehr beliebte Baseballschläger, den man angeblich hinter jeder zweiten Theke findet, in amerikanischen Kneipen, aber das weiß ich nicht. Und es stellte sich heraus, der Täter war Linkshänder oder aber jemand, der mit der linken Hand genauso geschickt war wie mit der rechten. Jetzt kommt der erste Aha-Moment. Shepard gehört zu keiner dieser beiden Menschengruppe. Shepard war Rechtshänder und mit der linken Hand recht ungeschickt. Mhm. Und wenn man jetzt guckt, was ich gleich weiter schildern werde, und man im Vorfeld sich schon mal überlegt, die Frau wurde mit 35 Schlägen, mit was auch immer, Stabtaschenlampe oder irgendein chirurgischen Instrument erschlagen, dann kann man sich schon vorstellen, das muss also böse ausgesehen haben, was Blutspritzer betrifft. Und ich denke auch mal, ein Mörder, der so zuschlägt, wird auch von oben bis unten mit Blutspritzern besudelt sein. Und ja, das ist jetzt hier bei unserem Fall ein bisschen, ja, nicht ganz klar, weil es gab dann ein zweites Untersuchungsergebnis und das bestand darin, dass der Täter über mit Blut bespritzt gewesen sein musste. Das ist das, was ich als Einleitungstext genommen habe. Man hat festgestellt, dass Sam Shepards Hemd zwar fehlte und mit der Hose hatte er nach seinen Angaben ja betäubt im Wasser gelegen. Dennoch konnten unmöglich alle Blutspritzer verschwunden sein. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Shepard möglicherweise nicht der Täter war. Also er hatte ein paar Blutspritzer auf der Hose, aber wenn der wirklich 35 Mal eingeschlagen hat, der muss von oben bis unten voll Blut gewesen sein. Und jeder, der vielleicht mal schon mal sich einen Finger geschnitten hat und einen Bluttropfen auf Klamotten gekriegt hat oder so und einfach da mal mit Wasser dran geht, das geht so einfach nicht weg. Also da hätte man dann auch noch irgendwelche Restbestände sehen müssen, oder? Also durch reines bewusstlos im See liegen, geht das bestimmt nicht raus. Das würde ich auch meinen. Hm. Auf jeden Fall war am Tatort zunächst alles flapsig gearbeitet worden. Also unzulänglich ist man da vorgegangen. Und Shepards Anwalt machte das Gutachten von dem Dr. Kirk unverzüglich zur Grundlage eines Revisionsantrages, weil alles, was der da vorgebracht hat, das zumindest hört sich für mich auch an, das hat alles so ein bisschen Hand und Fuß, der hat sich also echt Gedanken gemacht, also was war das hier, Aufschlagskraft da oder und solche Geschichten und ja, aber das hat die ganzen Geschworenen oder den Richter nicht beeindruckt und es kam dann zu keinem weiteren Prozess, weil es wurde dann alles eingestellt. Dazu kann ich noch ergänzend sagen, dass Dr. P.L. Kirk damals ein Pionier war, was die Arbeit gerade mit, sage ich mal, Analyse von Blutspritzern und Ableitung von den Mustern, die an der Wand oder an dem Tatort hinterlassen, auf den tatsächlichen Tathergang betrifft, war. Das heißt, er ist da so auch nicht so ganz so ernst genommen worden eigentlich mit seiner Geschichte. Der Marc Benecke von heute, ne? Ja, das wäre so, wenn, ja, aber halt damals nicht so anerkannt wie vielleicht heute, wenn ein Marc Benecke sowas sagen würde. Also, ja gut, der ist ja auch kein Gerichtsmediziner, ja, der ist ja auch Kriminalbiologe. Ja, aber auf jeden Fall, was ich dann noch als Begründung natürlich auch ein bisschen haarsträubend fand, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon gesagt hast, der Antrag auf Revision wurde dann unter anderem mit der Begründung abgelehnt, ja. Man hätte den Anwalt ja nicht daran gehindert, die Untersuchung schon vor dem Prozess anstellen zu lassen von dem Dr. Kirk. Ja, das ist auch ein bisschen schwammig. Warum das vielleicht so gelaufen ist, hören wir nachher, wenn wir die Gerichtsverhandlung uns genau anschauen. Wichtiger ist eigentlich, bei jedem Mord gibt's ja fast eine kriminalistische Grundregel und die heißt eigentlich kein Mörder ohne Motiv. Aber ein Motiv fehlte eigentlich vorerst völlig. Sam leugnete und sagte, wie könnte ich so ein widerliches Verbrechen begangen haben? Originalzitat. Und das sagt er nicht, sondern er soll es laut ausgerufen haben in einem Verhör. Dem ersten Detektiv, der ihm die Indizien gegen ihn aufzählte, sagte er, jetzt seien Sie mal bitte nicht albern. Weiter leugnete er auch, je eine andere Frau außer als Arzt berührt zu haben. Das wäre ja auch durchaus immer ein schönes Motiv, wenn eine Geliebte da ist und die eigentliche Ehefrau vielleicht elegant aus dem Weg geschafft werden soll. Er trug in den ersten Wochen einen orthopädischen Lederkragen, weil der nächtliche Eindringling ihm angeblich den Halswirbel verletzt habe. Unsinn, behaupteten die Polizeiärzte. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo aber doch ein sehr attraktives Mordmotiv hier auf den Plan tritt. Tja, die Kriminalisten haben dann nämlich eine junge, hübsche, brünette Frau namens Susan Hayes aufgespürt und glaubten somit, dass sie jetzt ein Motiv gefunden haben, weil Susan sagte unter Eid aus, sie habe als technische Hilfskraft in der Shepard-Klinik gearbeitet und sei von Sam Shepard zum Intimverkehr verlockt worden. In Los Angeles, wo Shepard bei einem Ärztekongress war, hat sie mit ihm zusammen 14 Tage in einem Haus gelebt, ja, und wie Mann und Frau, also wie als wenn es ein Ehepaar gewesen ist. Und Sam Shepard soll in dieser Zeit auch immer öfter davon gesprochen haben, sich von Marion scheiden zu lassen. Sam gab die Affäre mit Susan dann zu, aber die Tat leugnete er natürlich nach wie vor. 5 Tage lang wurde er von 12 Kriminalpolizisten pausenlos verhört, ohne Ergebnis, ohne Geständnis. Und doch bleibt er der Hauptverdächtige in diesem Mordfall. Klar, jetzt hat man natürlich, sage ich mal, ganz klar ein Motiv. Eifersucht oder ich muss meine Frau schnell loswerden. Weil Eifersucht kann ja auch genauso sein. Man könnte jetzt ja auch den gekränkten Verliebten dem Verhältnis zuschustern, der Susan. Und ich glaube, da haben wir auch noch so das eine oder andere vielleicht zuzusagen. Ne? Das haben wir später noch. Wo ich drüber gestolpert bin, ist dieser schöne Ausdruck, der da wirklich steht, sie haben im Haus eines Freundes 14 Tage lang wie Mann und Frau zusammengelebt. Das ist so ein typisches Dingen des prüden Amerikas damals in den 50ern. Das heißt nichts anderes. Ich sag's mal ein bisschen vulgär, die haben sich dann eine richtig geile Zeit gemacht in dem Haus und hatten garantiert auch das ein oder andere Mal Sex miteinander. Aber das ist damals so ausgedrückt worden. Das kann ich immer wieder ein bisschen drüber lächeln. Das ist so ein typisch amerikanisches Ding irgendwie, ne? Also wie Mann und Frau zusammengelebt. Im Klarfall heißt das aber auch 1954, das ist der Tatbestand des Ehebruchs, den es, soweit ich weiß, zu der Zeit noch gab. Okay. Ne? Das ist ja nun dann auch... War das strafbar? Das war, glaube ich, zumindest so, wenn es jetzt um... ist aber jetzt Halbwissen, aber ich meine mich zu erinnern, es ist dann insofern strafbar, dass du dann schuldig gesprochen wurdest, wenn es dann darum ging, jetzt sage ich mal jetzt den Haushalt aufzuteilen, weil dann Ehebruch hieß, dass der Betrogene dazu berechtigt war, sich scheiden zu lassen und in der Regel auch alles bekommen hat, was an Gütern dann so da war. Okay. Das berühmte, mein Auto, mein Haus, mein Schiff, alles fort. Ne? Okay. Ja, aber wir haben weitere Verdächtige. Der Sam hat sich natürlich dadurch, dass er da jetzt so das erstmal abgeleugnet hat, er hätte da mit dieser Frau nichts zu tun gehabt und dann doch eingeschwenkt hat, recht ungläubig gemacht und blieb natürlich Hauptverdächtiger. Aber wir haben diesen mysteriösen Eindringling, der da immer von Sam Shepard wieder herangezogen war. Das soll der Mann gewesen sein, mit dem Shepard angeblich gekämpft hatte. Der wurde nie gefunden. Es gab jedoch Zeugen in der Nachbarschaft, die aussagten, sie hätten den buschigen, behaarten Eindringling am Tag des Mordes in der Nähe des Hauses gesehen. Das möchte ich auch ganz klar, erlaube ich mir heute mal anzweifeln, weil Nachbarn sehen immer gerade das, was irgendwie gut ankommt, habe ich manchmal das Gefühl, da bei diesen Mordfällen. Und wenn die Polizei das so hören will, dann sagen die das auch. Das ist so oft mein Gefühl, was ich da habe. Ich weiß ja nicht, wie das damals war. Also heute heißt es ja mal ganz oft, es gibt nicht mehr Informationen aus ermittlungstaktischen Gründen. Ja. Und genau sowas ist das dann wahrscheinlich auch. Weil wenn man ganz klar sagt, da war ein Eindringen, der hatte, ich finde es nach wie vor auch zum Schmunzeln, mit buschigen, behaarten Haaren. Wenn man das natürlich schon in der Presse breitgetreten hat, dann haben die Nachbarn das natürlich gesehen. Sicherlich war da einer. Und deswegen ist es also in der heutigen Zeit bei Ermittlungen mit Sicherheit ja auch ganz oft so, aus ermittlungstaktischen Gründen wird nichts gesagt oder wird nichts geschrieben. Was bestimmt der bessere Weg ist. Ja. Ja. Erstmal nichts zu sagen und erstmal in Ruhe sich selber ein Bild zu machen, ja. Ja, wir haben einen weiteren Verdächtigen und zwar Richard Eberling, 25 Jahre damals. Der reinigte nämlich die Fenster im Hause der Shepherds und verrichtete auch hier und da kleine Arbeiten am Haus und Garten. In seinem Besitz fand man einen Ring, den Eberling von Merrill Shepherds Schwiegerin gestohlen hatte. Eberlings DNA wurde mit dem Blut am Tatort verglichen, die Ergebnisse waren aber nicht eindeutig. Nicht eindeutig ist natürlich jetzt auch so ein schwammiges Wort. Für den Mord an der reichen alten Frau kam Eberling 1984 ins Gefängnis. Also der hat dann einen Mord begangen, wo er dann 1998 verstorben ist. Sowohl die Krankenpflegerin der alten Dame als auch ein Mitgefangener Eberlings erklärte, dass Eberling den Mord an Marion Shepherd zugegeben habe. Der damals schon vorbestrafte Eberling kannte also das Haus sehr gut. Außerdem passte die Beschreibung, die Sam Shepherd von dem Täter gemacht hatte, auf Eberling. Buschig, behaarter Eindringen. Nicht, dass Eberling von Natur aus behaart war, aber es stellte sich heraus, dass er fast schon krankhafte Vorliebe für Toupets hatte. Für Sam Shepherds Junior Chip war Eberling immer der Hauptverdächtige. Belastbare Beweise konnte man ihm also nie vorlegen. Also wir merken uns, er hat diese alte Dame umgebracht. Und ja, passt zu der Beschreibung. Für mich ist das jetzt so erstmal der Hauptverdächtige. Er ist bestimmt auch ein Hauptverdächtiger, ja. Das sagt auch Sam Shepard Jr., sagt das in der schon eben angesprochenen Doku auf YouTube mehrere Male auch. Und er hat ihn wohl sogar im Gefängnis besucht. Und so wie ich es verstanden habe, die Doku ist in Englisch. Und so wie ich es verstanden habe, hat Eberling diese Geschichte, dass er seine Mutter umgebracht hat, ihm gegenüber sogar nochmal wiederholt, aber es waren sonst keine Zeugen im Raum. Das heißt, es war kein Polizeibeamter und nichts dabei bei dem Gespräch. Deswegen, ja, konnte er nie was beweisen. Er hat einfach keine belastbare Beweise gehabt gegen den Eberling. Und ja, wie du auch schon sagtest, die Geschichte hier, die Ergebnisse der DNA waren nicht eindeutig, aber sie waren dann ja eigentlich in beide Richtungen nicht eindeutig, ne? Nee. Ob es war oder ob es nicht war. Also das und das ist eine der Fragen, dass da nicht weiter damals zu der Zeit nicht weiter nachgeforscht worden ist, was ob der da was mit zu tun hat oder nicht. Ja, aber wir haben ja anfangs schon gesehen, wir haben es ja anfangs schon gesehen. Es wurde ja in allen Richtungen hin wirklich das Ganze sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Da rannte wieder die Presse durch, die Nachbarn rennen da wieder durch die Bude durch und es werden irgendwelche Sachen nicht anerkannt, es werden Sachen irgendwie vernachlässigt, keiner macht sich irgendwie Gedanken um irgendwelche Beweisstücke oder Beweisgrundlagen mit Blut und so. Und ja, und deswegen hat man wahrscheinlich vielleicht auch mal den Falschen verurteilt. weil es gab eine Gerichtsverhandlung, ne? Genau, die gab es am 28. Oktober 1954 und der Hauptbeschuldigte und der Angeklagte war in dem Fall Sam Shepard. Das Ganze wurde zu einem Medienspektakel. Und jetzt passiert nämlich das, was wir auch in anderen Fällen schon hatten. Ich erinnere mal an die Geschichte mit dieser Schönheitskönigin, mit dem Kind, was als Schönheitskönigin da gehypt worden ist, wo die Eltern sehr, sehr schnell und sehr, sehr massiv vorverurteilt worden sind. Und genau das passiert auch dem Sam Shepard in dem Fall, weil viele Journalisten waren von seiner Schuld überzeugt, ohne Beweise zu haben, und machten dementsprechend auch Stimmung in der Öffentlichkeit. Shepard wiederholte seine Aussage vom Kampf mit dem Eindringling immer wieder. Zudem konnte die Verteidigung zwei Zeugen vorweisen, die aussagten, sie hätten einen behaarten Eindringling am Tag des Mordes in der Nähe des Hauses gesehen. Das heißt, die Nachbarn, die das bestätigt haben, haben es sogar bis in den Gerichtssaal geschafft als Zeugen. Die Verteidiger argumentierten weiterhin, dass das Schlafzimmer voller Blut gewesen sein muss, aber Sam Shepard habe nur diesen kleinen Blutfleck auf der Hose gehabt. Die Staatsanwaltschaft verwies hingegen auf Shepards Affäre mit seiner geliebten Susan Hayes und die Tatsache, dass sie Sex miteinander gehabt hätten. Shepard das aber anfangs geleugnet habe, was ihn zu einem Lügner machte und somit auch seine anderen Aussagen unglaubwürdig wurden. Man führte auch den Bericht des Gerichtsmediziners Gerber an, dessen Analyse des Blutflecks auf dem Kopfkissen ja ergaben hat, dass ein chirurgisches Messer oder ein ähnlicher Gegenstand als Mordwaffe benutzt wurde, was natürlich auch auf Shepard hinweisen könnte, der war ja nun mal Arzt, das ist nun mal so. Die Geschworenen stimmten nach nur 4 Tagen Beratung der Staatsanwaltschaft zu und Sam Shepard wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Antrag auf eine Wiederaufnahmeverfahren, nachdem er die Ergebnisse der Untersuchung von Dr. Kirk vorliegen hatte, wurden, wie wir schon gesagt haben, ignoriert. Ja, das ist nochmal kurz zusammengefasst. Das heißt, die Presse macht Stimmung, die Presse sagt, Shepard ist schuldig und dann ist es so, dass das Ganze vor einem Schwurgericht zur Verhandlung kam. Jetzt muss man sich das so vorstellen. Da gibt's, haben wir in den Shownotes einen Artikel von Spiegel Online verlinkt. Da wird das sehr ausführlich erklärt, wie sich so ein Geschworenengericht zusammensetzt. Und das ist fast schon ein bisschen böse teilweise, was da steht, aber man versucht halt auch durchaus da Leute mit, ich glaube, es steht sogar drin, schlichtem Gemüt immer gerne in so einer Jury zu haben. Und die waren, denke ich mal, von dem ganzen Presseaufkommen und von den Bildern, die auch im Gericht wohl gezeigt worden sind von dem Tatort, wahrscheinlich so beeindruckt und vielleicht auch eingeschüchtert, dass es eigentlich nicht verwunderlich ist, dass die dem Antrag der Staatsanwaltschaft dazu gestimmt haben an der Stelle. Was heute Social Media, Facebook, Twitter ist, das war damals Fernsehen. Ja. Und zwar 1961 nahm sich der berühmte Anwalt und Verteidiger F. Lee Bailey des Falles erneut an. Und das war dann der Zeitpunkt, was heute wirklich Facebook gewesen wäre, dass man für Shepard mittlerweile Sympathien entwickelt hat. Und zwar lag es daran, man hat im Fernsehen den Film Der Flüchtling gezeigt. Und das war eine TV-Serie. Die handelte von dem Mord an Marilyn Shepard. Entsprach aber nicht ganz den Fakten. So war beispielsweise der unschuldige Ehemann auf der Flucht, um den tatsächlichen Mörder zu finden. Also das, was wir geschildert haben, so war es ja nicht. Ein gleichnamiger Film wurde im Jahre 1993 gezeigt. Da hat halt Fernsehen und Film die Bevölkerung so ein bisschen beeinflusst. Wie gesagt, was heute mit Facebook und Twitter ja auch möglich ist. 1964, nach fast 10 Jahren, wurde Shepard aus dem Gefängnis entlassen. Ein Richter hatte entschieden, dass der erste Prozess ungerecht gewesen sei. Der Druck durch die Presse sei so groß und der damalige Richter und die Jury somit befangen gewesen. Das sind ja auch so Sachen, das hören wir ja immer wieder, dass die Presse halt sich an irgendwelchen Sachen hochzieht und dann natürlich auch Druck auf die Ermittler und auf die Richter und Geschworenen ausübt. Und ja, ich weiß nicht, das ist halt auch immer ja so eine schlechte Sache. Da sind wir halt wieder an einem Punkt, wo ich gesagt habe, heute ist es halt so, aus ermittlungstaktischen Gründen dringt halt sehr, sehr wenig nach außen. Wenn man, es sei denn, man hat dann irgendwann wirklich einen Täter und sagt so, zack, jetzt sind wir uns sicher, damit die Presse nicht genug Futter kriegt, um da wirklich Druck auszuüben. Das Wiederaufnahmeverfahren begann im Jahre 66 und zwar am 24. Oktober. Bailey als Verteidiger war der Meinung, der Tatort lasse auch auf eine Frau als Mörderin schließen. Jetzt kommen wir nämlich zu der Nummer, was ich sagte. Es kommt nämlich auch eine Frauenfrage. Die Staatsanwaltschaft argumentierte jetzt, dass die Blutspritzer auf der gefundenen Armbanduhr Shepherds nur während der Tat dorthin gespritzt sein könnten. Also sprich, Uhr am Arm eingeschlagen, anders kann es nicht passiert gewesen sein. Die Verteidigung hielte dagegen, es stamme von dem Körperkontakt, als Sam Shepard nach Vitalzeichen seiner Frau gesucht habe, aber dort hat er ja nur noch den Tod festgestellt. Baileys überzeugendes Argument aber war, dass die Beweise gegen Shepards in Summe einfach viel zu schwach waren. Daher wurde Sam Shepard wegen Mangel an Beweisen erstmal freigesprochen. Ich habe noch einen kleine Randnotiz zu dem zu diesem Social Media und Film, diese TV-Serie, die da besprochen ist, Der Flüchtling, habe ich gelesen. Das war damals die erfolgreichste Serie im amerikanischen Fernsehen und die ist nur abgelöst worden später dann durch die bekannte TV-Serie Dallas. Das heißt, das fand ich irgendwie interessant, dass warum das immer auch noch extra erwähnt wurde da in dem Bericht, aber das fand ich irgendwie auch erwähnenswert. Also, dass das wohl scheinbar was ist, was die Leute so gefesselt hat. Ja. Was ich dann noch überlegt habe, und den Film gab es auch, was ich nicht gefunden hat, es mir fällt jetzt, wenn ich das so lese, Arzt ermordet, Frau ist auf der Flucht, wie heißt es, Kimmel auf der Flucht? Dr. Kimmel, ja. Ja, Dr. Kimmel. Ich konnte es aber nicht zusammenkriegen, ob diese TV-Serie Der Flüchtling diese Kimmel auf der Flucht-Serie ist oder nicht. Oder ob das nochmal separat was war. Aber das wäre ja dasselbe Thema. Ich weiß auch nicht, ob es online, ich habe mal geguckt. Also ja. Ich habe jetzt nicht gefunden, ob es da noch alte Serien, ob es das irgendwo gibt online. Hast du auch nichts gefunden, ne? Nee, ich habe gesucht. Hätte ich gerne mal reingeguckt, wenn ich eine Folge irgendwo gefunden hätte oder so. Habe ich aber nicht. Mhm. Ja. Der Freispruch. Ja, ist in dem Falle, kann man schon sagen, vielleicht gerechtfertigt. Mangel an Beweisen ist in dem Falle vielleicht okay, zumal ich das auch eben schon gesagt habe, der Druck von außen, von der Presse viel zu hoch war. Da könnte ich mich mit abfinden. Was dann natürlich ist, so ein Sam Shepard, der hat nun einige Jahre im Gefängnis gesessen und das hat er nicht gut weggesteckt. Der wurde in den nächsten Jahren zu einem sehr starken Trinker und starb 1970 im Alter von nur 46 Jahren an Leberversagen. Alle Versuche, nach der Zeit im Gefängnis wieder ein normales Leben zu führen, sind damals gescheitert. Der Ruf als Arzt war ruiniert, klar. Und in den paar Monaten, wo er noch praktiziert hat und versucht hat, so auf die Beine zu kommen, sind ihm dann wohl auch noch 2-3 Leute unterm Messer weggestorben. Und ja, damit war beruflich dann auch endgültig Schicht. Es gibt ein Interview mit dem Bruder Richard Shepherd, der selber ja auch Arzt war. Und der erzählt da, dass man so die Art und Weise, wie Sam Shepherd sich dem Alkohol hingegeben hat, man durchaus als einen Selbstmord auf Raten bezeichnen könnte. Also das ist dieses amerikanische Heavy Drinking, wird dann immer genannt. Also der hat wohl morgens schon angefangen und zwar nicht mit irgendwelchen seichten Prosecco-Frühstücken, sondern richtig hart, ich sag jetzt mal, zweistellig aufwärts, ne? Ja, Hilfsangebote seitens der Familie hat Sam Shepard immer mit Aggression und Ablehnung beantwortet. Auch das erzählt Richard Shepard da in dem Interview. Die Familie hat natürlich versucht, ihn aufzufangen, ist dann teilweise sogar in Schlägereien geendet, der Versuch mit ihm zu reden. Und dann hat Richard Shepard dann auch gesagt, er hat dann natürlich auch keine Lust und kein Interesse mehr gehabt, seinem Bruder irgendwie daraus zu helfen aus der ganzen Geschichte. Ja, 46 Jahre ist nicht gerade alt, muss ich sagen. Ja, und über 40 Jahre passiert dann, oder nach über 40 Jahren passiert eine Sache, das konnte ich auch nicht nachvollziehen. Und zwar der Sohn Samuel Shepard, genannt Chip, brachte den Fall 1996 erneut vor Gericht. Sprich, sein Vater ist schon lange tot, seit 26 Jahren. Und nach 26 Jahren fällt ihm ein, er möchte das gerne mal vor Gericht bringen, weil er nach wie vor möchte, dass er einen Freispruch für seinen Vater, der wie gesagt schon verstorben ist, er wollte, dass er einen Freispruch für seinen Vater kriegt. Das wollte er halt erreichen. Und aus Mangel an Beweisen wurde er ja halt freigesprochen, aber er wollte halt irgendwie das zum Abschluss bringen, dass das jetzt alles richtig über die Bühne gebracht wird. Und deswegen hat man sich dann den DNA-Test aus den 90er Jahren angenommen und da hat man dann halt festgestellt, dass es im Schlafzimmer, wo die Frau ermordet wurde, also von dem Sam Shepard gar kein Blut gab. Also das hat man dann mit einem DNA-Test 1996 nachgewiesen. 1954, wann der Mord war, war das wohl noch nicht möglich. Die Geschworenen entschieden aber auch hier, dass Sam Shepard nicht unschuldig sei und daher auch nicht ungerechtfertigt inhaftiert worden war. Begründet wurde dies vor Gericht auch mit dem Argument, dass im Bundesstaat Ohio nur ein Beschuldigter persönlich ein solches Verfahren anstreben könnte, nicht aber die Hinterbliebenen in seinem Interesse. Also so wie es zurzeit aussieht und wenn wir trotz gehörigem Zweifel mal davon ausgehen, dass es diesen mysteriösen Eindringling gab, den wir erwähnt haben, ist der tatsächliche Mörder, der Marion Shepard ermordet hat, bisher nicht gefunden worden. Und wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, ist sowas heute auch noch möglich, dass man so ein Gerichtsverfahren anstrebt, um irgendwas vernünftig dargestellt zu bekommen, zu sagen, hier mein Vater, mein Bruder war unschuldig, der ist aber schon seit 20 Jahren tot. Geht das? Ich meine, das sind ja auch Kosten. Das sind bestimmt auch Kosten. Jetzt gibt es da zwei Theorien, die würde ich hier mal kurz mal anschneiden. A hat, also Chip, ich nenne ihn jetzt mal Chip Shepard, also der Sohnemann, immer und die ganze Zeit daran geglaubt, dass der eigentliche Mörder seiner Mutter dieser besagte Richard Eberling war. Das haben wir vorhin gesagt. Er hat ihn immer als Hauptverdächtigen genannt, hat ihn ja auch getroffen im Gefängnis und mit ihm gesprochen. Ich denke mal, dass er gerne gesehen hätte, dass da noch eine Verurteilung stattfindet. Und das ist so ein Ding mit, ja, ihm war das zu wenig, dass sein Vater nur aus Mangeln an Beweisen freigesprochen war, weil er sagt es so, für ihn ist es nicht denkbar, dass sein Vater seine Mutter umgebracht hat, weil er sie in Erinnerung gehabt hat als ein sehr liebevolles Elternpaar und Ehepaar und er kann es sich einfach nicht vorstellen und deswegen war es für ihn wohl wichtig, wegen erwiesener Unschuld steht da, wollte ein Gerichtsurteil haben, wo drin steht, quasi, dass sein Vater an diesem Mord unschuldig war. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, wenn es einen Gerichtsspruch gegeben hätte, dass Samuel Shepard unschuldig gute, fast doch 10 Jahre eingesessen hat im Gefängnis, hätte es natürlich eine entsprechende Vergütung beziehungsweise auch eine finanzielle Zahlung geben müssen, weil dann muss es wieder gut machen, Schmerzensgeld. Ich weiß nicht, ob das dann auch Schmerzensgeld heißt, aber hier geht's auch ganz klar um finanzielle Interessen. Deswegen denke ich, hat er den Fall ruhig nochmal anstreben können, weil wenn er gewonnen hätte, hätte er sich das wahrscheinlich locker leisten können, die Gerichtskosten zu bezahlen. Tja. Und wenn man sich jetzt noch die ganzen restlichen Sichtungen an Akten und Quellen anguckt, ist nach wie vor die wahrscheinlichste Theorie, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass Richard Eberling tatsächlich in Verkleidung in das Haus eingedrungen ist und Marion Shepard nach einer verunglückten Vergewaltigung, das ist jetzt so das erste Mal, dass man das Wort jetzt hier Vergewaltigung in den Raum wirft, dass er sie dann umgebracht hat. Aber auch diese Version des Geschehnisses in der Nacht vom 3. bis zum 4. Juli 54 wirft immer noch offene Fragen in den Raum und man kann nach wie vor nicht beantworten, wer jetzt der Mörder dieser Frau ist. Also für mich ist das jetzt mal ein Fall, wo ich ganz klar sagen muss, das hatten wir so noch nicht. Also wir haben, also entweder haben wir einen Mörder oder wir haben keinen Mörder. Aber hier haben wir vielleicht einen Mörder gehabt oder waren ganz nah dran. aber so richtig wirklich kann man es nicht beweisen. Das ist jetzt so das erste Mal, dass wir jetzt so ein Zwiespalt haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Klaus. Das ist ein Zwiespalt, der vor allem, und das ist auch ein Stück weit vielleicht gefährlich an dieser Geschichte, der vor allem ganz viel Spielraum für Theorien lässt. Wie es denn nur abgelaufen ist, ne? Und eigentlich ist für uns der Fall abgeschlossen. Ich möchte aber ganz, ganz sehr, was heißt dringend, aber ich würde es empfehlen, sich die YouTube-Doku anzuschauen, die es zu diesem Fall gibt. Die haben wir unten verlinkt. Das ist aus dieser, da gibt's eine Serie, die heißt True Criminal Stories oder True Criminal Crime Stories auf YouTube. Die haben nämlich noch eine andere Theorie, und da geht es nämlich darum, dass dieser geschilderte Abend vor dem Mord nämlich vielleicht gar nicht so harmonisch abgelaufen ist, wie das der Sam Shepard und auch die meisten Quellen so dahinstellen, dass die da hier, ja, wie heißt es schon, so fast so wie ein Neckermann-Ehepaar da zusammen Bier getrunken haben und dann, wir gehen jetzt mal ins Bettchen, sondern dass es nämlich durchaus ganz anders gelaufen ist, und zwar, dass Sam Shepard an diesem Abend sehr, sehr heftig getrunken hat, und zwar gab es zwei Gründe. A, hatte er einen Riesenstreit wohl mit seiner Frau, weil er sein Geld sehr, sehr gerne für teure Autos ausgab. Das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Sie hätte lieber Möbel gehabt und das Haus schön gemacht. Da hatten die sich wohl immer in den Haaren mit. Das ist auch von Nachbarn bestätigt. Und er hat sich wohl an dem Abend sehr darüber aufgeregt, dass seine Frau trotz der Schwangerschaft raucht. Dann heißt, der hat sich richtig schön mal eine Krawatte umgebunden, ist dann besoffen eingeschlafen. Und dann geht die Geschichte laut dieser Doku nämlich so weiter, dass er dann aufgewacht ist und hochgegangen ist ins Schlafzimmer seiner Frau und mit seiner Frau Sex haben wollte im besoffenen Kopf. Und dann ist die ganze Sache eskaliert, nämlich an der Stelle, weil sie hat gesagt, ich glaube, das wird jetzt nichts. Schau dich mal an, du bist total betrunken, ich möchte nicht. Und dann hätten wir die Theorie von der häuslichen Gewalt nämlich tatsächlich. Und die ganze Geschichte mit, warum ist die Uhr mit Wasser, und so wird dadurch erklärt, dass er seine Frau, nicht seine Frau, sondern die Beweise halte, die Sachen wirklich zum See gebracht hat und da auch das ein oder andere vielleicht hat verschwinden lassen in dem See. Aber wie gesagt, alles nur Theorien. Aber interessant drüber nachzudenken und vor allem auch interessant sich anzuschauen, wie das in der Doku begründet wird. Das möchte ich aber nicht alles hier im Podcast jetzt durchexerzieren, sonst wird das ein 2-Stunden-Ding. Weil die Doku läuft, glaube ich, allein schon eine Stunde. Ganz genau. Das soll auch so viel heißen. Schaut einfach auch mal auf den Links vorbei, die wir euch setzen. Wir müllen unseren Blogbeitrag zu den aktuellen Folgen dann nie so voll, aber ich habe auch wirklich ziemlich coole YouTube-Geschichten angeguckt. Ich meine, gut, Klaus ist jetzt der Mensch, der beruflich bedingt ein bisschen besser Englisch kann als ich. Deswegen bin ich froh, dass Klaus sich das angeguckt hat und das halt auch so gut wiedergeben kann. Also ich bin dann eher der Mensch, der dann die deutschen Dokus sich anguckt. Aber wenn es YouTube-Dokus gibt zu unseren Fällen, guckt euch die an. Das ist echt manchmal interessant. Ihr könnt auch einfach mal bei YouTube Serienmörder eingeben. Ich meine, auch wenn wir jetzt kein Serienmörder-Podcast sind, aber wir haben ja sehr oft Serienmörder. Das heißt also nicht, dass wir jetzt den Drang haben, Serienmörder zu verpodcasten, aber es sind halt sehr, sehr interessante Fälle, und da gibt es also auch diverse Dokus zu. Ja, wie Klaus schon gerade gesagt hat, sind wir jetzt mit diesem Fall, glaube ich, am Ende, und ich denke einfach mal, wir würden jetzt mit der Rubrik weitermachen, die wir als nächstes dann immer am Laufen haben, und sollten mit den Kommentaren anfangen. Das mache ich sehr gerne. Es gab diesmal, wie gesagt, richtige Lösungen in den Kommentaren. Die waren aber meist die Lösung noch mit so dem ein oder anderen netten Satz rechts und links bestückt. Da wollen wir die ein oder andere noch vorlesen. Bulli sagt am 21. April wieder mal eine spannende Folge. Auch die Hinter-Kaifek-Folge hat mir super gefallen. Nach dem letzten Krimi-Rätsel etwas schwer waren, kann ich heute endlich mal wieder die Lösung sagen. Ich vermute auch hier O.J. Simpson. Das ist auch richtig so. Liebe Grüße und weiter so. Ich sage jetzt die Bulli, ich bin mir relativ sicher. Tja, dann haben wir den Kerkermeister, der auch immer sehr oft kommentiert und auch an den Krimi-Rätseln teilnimmt. Aber er hat leider einen Fehler begangen und oder hat zumindest nicht richtig gelöst. Aber trotzdem lese ich einfach mal vor, was er geschrieben hat, weil es scheint ja auch ein interessanter Mord zu sein. Er hat geschrieben, ich würde sagen, ein recht aktuelles Ereignis, Marcel H., Doppelmörder aus Herne, getötet hat er den Nachbarsjungen Jaden, 9 Jahre, und einen weiteren 22-jährigen Mann. Skurril sind die Bilder und Videos der Taten, die bei 4chan im Internet kursieren. Die Morde wurden mit über 100 Messerstichen begangen. Momentan sitzt er wohl bei einem anderen Kerkermeister in der JVA Bochum. Ja, hört sich zumindest interessant an, aber war nicht die richtige Lösung. Den Fall habe ich ganz so am Rande mal mitgekriegt, dass da irgendwas war, ja. Aber den muss ich mir auch nochmal anschauen. Oh, vielleicht ist es was für uns. Mit diesem Internet. Ja, weiß ich, der ist ja gelöst, wohl, würde ich dann meinen, oder? Wenn der einsitzt. Oh, wer weiß, vielleicht gibt es mal wieder eine Sonderfolge irgendwann. Ich schreibe mir den mal hier auf einen meiner 1000 Zettel mal drauf. Mal gucken. Der Bastelandi hat uns auch mal wieder geschrieben, das freut mich. Hallo, ihr zwei. Auch hier, nach zuletzt mehreren erfolglosen Lösungsversuchen, hat es diesmal nur wenige Sekunden gedauert. So, das heißt, der Fall O.J. Simpson war wohl recht einfach und klar. Das freut mich, dass auch der Andi das richtig gelöst hat. Den Kommentar überlasse ich euch mal zum selber durchlesen. Er hat noch ein paar interessante Details zu Schadensersatzzahlungen und was da so rechts und links in der amerikanischen Rechtsprechung seiner Meinung noch ungewöhnlich ist. Was? Ich hab Zahnersatz gelesen. Zahnersatzzahlung. Ja, Zahnersatzzahlung wäre jetzt eher was für den Mr. Shepard gewesen. Ja, genau. Um jetzt noch so einen ganz flachen noch eben rauszuhauen. Ja. Grüße Bastel-Andi, die Grüße gehen zurück an den Bastel-Andi. Vielen Dank. Ja. Auch ganz, ganz liebe Grüße an den Wolfgang Isopode, der hat nämlich auch einen Kommentar geschrieben. Danke für diesen interessanten Fall, den ich gar nicht kannte, obwohl ich doch gar nicht so alt bin. Ja, dafür aber diesmal die richtige Lösung. Auch er hat O.J. Simpson, wie ja am Anfang schon angesprochen, als richtige Lösung eingereicht. Und er freut sich auf den nächsten Fall, schreibt er. Wir auch. Ja. Immer genau. Und aufs nächste Lesen. Und dann haben wir noch als letzten Kommentar, den möchte ich auch gern vorlesen, vom Cross Golf 2 Rebel. Der sagt nämlich, hallo Jungs, danke für die Folge. Und das bezieht sich auf unser Osterspezial. Mir war nach wenigen Minuten klar, dass ich diese Geschichte schon als Podcast gehört hatte, bin aber bis zum Ende nicht drauf gekommen, welcher das war. Erst als ihr dann Hinterkaifeck erwähnt hat, konnte ich mich mit Hilfe von www.fit.de, eine Podcast-Suchmaschine, die wir auch gerne empfehlen, den Podcast finden. Hoxilla hatte die Folge auch schon mal, das ist richtig. Trotzdem habt ihr es so unterhaltsam rübergebracht, dass ich nicht vorgespult habe. Dafür vielen Dank. Eine kleine Anmerkung zur Audioqualität habe ich noch. Es hört sich so an, als ob einer von euch beiden im Hintergrund den Abwasch erledigt. Wir hören uns der Rebel. Ja, das passiert ab und zu mal. Das ist, je nachdem, Abwasch war es nicht. Aber ich glaube, wir haben eine Lösung gefunden. Ja, push to talk. Oder so. Ja, die Problematik ist ja, wenn wir podcasten und es kann ja eigentlich immer nur einer reden und wenn der andere gerade nicht am Reden ist, wer kennt ja das Skript, ich bin dann so ein Mensch, ich räume dann immer auf meinem Dings um, oder schenke mir was zu trinken ein, ja, und das stört dann manchmal so ein bisschen und deswegen habe ich zumindest Push-to-Talk angemacht, damit sollte zumindest das Problem von meiner Seite behoben werden. Klaus ist da, glaube ich, ein bisschen disziplinierter als ich. Ja, ich mute mein Mikrofon an meinem Mischpult einfach. Das geht auch sehr schön. Ah ja, okay, alles klar. Wenn das schon hier rumsteht, dann kann das auch irgendwie ein bisschen mitarbeiten, ne? Das kann auch irgendwas machen, ne? Ja, das ganze Material, da muss ich ja auch amortisieren irgendwo. Ja, mitarbeiten sollen natürlich auch unsere Hörer wieder, wenn sie nämlich neuen Krimi-Stoff von Klaus bekommen in Form eines neuen Krimi-Rätsels. Darauf bin ich schon gespannt. Oh ja. Liebesgrüße in Blei ist diesmal die Überschrift. An einem ganz besonderen Tag fanden 6 Männer abrupt den Tod. Ich überlege, ob ich es noch einfach mache und noch einen Hinweis gebe oder nicht, aber ich sage mal, wenn ich die Lösung sehe, glaube ich, kann man drauf kommen. Und wie jedes Mal mein Angebot, schreibt mich auf Twitter an mit Ja-Nein-Fragen. Mache ich sehr, sehr gerne auf Twitter. Ich habe quasi das Rätsel und die Lösung ab jetzt immer am Mann, wenn ich das Haus verlasse oder auch nachts. Ich nehme das, ich schieb's auch unter das Kopfkissen. Ich freue mich, dass du für dieses Podcast-Projekt, was ja eigentlich aus so einer Laune entstanden ist, dass du dich so einsetzt und sogar die Krimi-Rätsel in der S-Bahn in München spazieren fährst. Ich meine, die kommen viel rum. Hut ab dafür. Ja, wir gucken mal, was da mit diesem Internetradio passiert. Wenn da noch andere Internetradio-Seiten sind oder andere Leute sind, die unsere Folgen verlinken wollen, einfach schreiben. Es gibt mit Sicherheit ein Okay. Machen wir gerne. Ja, ich bin, glaube ich, mit meinen Worten am Ende, so wie wir mit der Folge am Ende sind. Ich kann einfach nochmal wieder sagen, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast gehört habt. Wir freuen uns auf Kommentare, Audiokommentare, iTunes-Rezensionen, Facebook-Likes, Twitter-Follower, Twitter-Retweets und ich sage an dieser Stelle tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich sage auch mal ganz einfach, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ihr wisst es, passt auf euch auf. Servus. Case closed.